kalt ist heiß, was leer ist, wird randvoll. Was dünn ist, hext sie dick, was schlampig schick, was blöd ist, das wird toll. Ene, mene, eins, zwei, drei, ja, das ist Hexerei. Ene, mene, eins, zwei, drei, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex, Baby Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund. Baby Blocksberg, du kleine Hexe, komm und zeig uns, was du kannst. Wir mögen deine Streiche, wie du hexst, wie du lachst, wie du tanzt. Hitzefrei ist das Schönste, was es gibt. Hitzefrei ist das, was ein Schüler liebt. Hey, Kartoffelbrei, nicht so lahm. Schwitzt du, mein Wuschel? Ist es dir zu heiß? Oh, wer läuft denn da unten in der Hitze? Das ist ja unser Briefträger. Hallo, Herr Klappermann. Hallo, Bibi. Wie wär's mit einer kleinen Abkühlung? Wenn du das für mich tun könntest, bei diesen afrikanischen Temperaturen? Kein Problem. Ene, mene, kleine Sause, hier kommt eine kalte Brause. Hex, Hex! Oh, Bibi, nicht so viel, die ganze Post wird nass. Schon vorbei, Herr Klappermann. Ich glaube, dein Vater wird nicht gerade begeistert sein über die zwei nassen Briefe hier. Ach, die Hexe ist schnell trocken. Wollen sie auch wieder trocken werden? Nein, danke. Die kleine Dusche war eigentlich ganz angenehm. Na gut. Ene, mene, nasse Socken. Die Briefe hier sind knochentrocken. Hex, Hex! Hallo, ihr Bibi-Fans. Da fängt ja unsere neue Geschichte mit einem sehr praktischen Hexspruch an. Der lässt sich bestimmt auch für den Abwasch in der Küche benutzen. Nasse Socken und knochentrocken sind die Geheimwörter. Muss man sich merken. Und wie sieht's jetzt bei den Blocksbergs im Haus aus? Aha, Vater Bernhard ist zur Mittagspause gekommen, sitzt auf der Terrasse und klappert mit Eiswürfeln in seinem Saftglas. Mua! Küsschen, Papi. Wir haben Hitze frei. Das müsste es für die arbeitende Bevölkerung auch mal geben. Was war das eben für ein Geschrei vorm Haus? Ach, das war nur Herr Klappermann. Dem habe ich eine kleine Erfrischung gehext. Ist alles wieder in Ordnung. Hoffentlich. Ich will mich bei der Hitze nicht auch noch ärgern müssen. Gibt's Post für mich? Ja, hier. Nur Rechnungen. Eine für den Strom, eine für die Zeitung. Möchtest du noch einen Saft, Bernhard? Nein, danke. Aber ich bitte. Küsschen, mein Kind. Hier, dein Saft. Danke. Ist Post für mich dabei? Nein, nur Rechnungen. Strom, Zeitung. Der Brief von der Zeitung sieht aber nicht wie eine Rechnung aus. Darf ich aufmachen? Von mir aus. Sehr geehrter Herr Blocksberg, herzlichen Glückwunsch. Sie sind der Hauptgewinner unseres großen Ferienpreisausschreibens. Papi! Ich bin was, bitte? Zeig mal her. Wir freuen uns, Ihnen zum Gewinn einer Afrika-Reise für zwei Personen gratulieren zu dürfen. Ich muss mich setzen. Du sitzt doch schon. Afrika, Wahnsinn! Was war denn das für ein Preisausschreiben, Bernhard? Keine Ahnung. Ich lese so viele Zeitungen mit so vielen Preisausschreiben, die ich aus Prinzip alle mitmache. Kreuzworträtsel, dumme Reklamefragen und was es sonst noch so gibt. Meistens Schwachsinn. Gerade neulich wieder von so einer exotischen Fluggesellschaft Zebra Airlines. Was haben ein Löwenmäulchen und ein Zebrastreifen gemeinsam? Na, Löwen und Zebras sind Tiere aus Afrika. Ach, dieses Preisausschreiben hast du ja gewonnen. Puppen leicht. Hätte ich auch gewinnen können. Wen nimmst du denn mit, Papi? Mami oder mich? Mäuschen, gönn doch deinen Eltern mal eine schöne Reise. Bernhard, ich freue mich so. Wir beide ganz allein auf einer Safari. Tiere beobachten. Und dann abends auf der Hotelveranda im Angesicht des Urwalds mit unzähligen geheimnisvollen Geräuschen. Und unzähligen geheimnisvollen Insekten, die stechen und stechen. Und bei der Safari sticht auch noch was. Die Sonne nämlich. Und dann fliege ich mit einer Fluggesellschaft, die mich nach Löwenmolchen und Zebrastreifen fragt. Sowas kann doch gar nicht gut gehen. Nein, danke. Papi, heißt das, du willst da nicht hin? Sehr richtig erkannt, Tochter. Afrika findet ohne mich statt. Mir reicht die Hitze hier. Ach, Bernhard. Und ich habe mich schon so gefreut. Ich könnte dir ja einen Taschenkühlschrank hexen. Und gegen Mücken gibt es auch gute Hexsprüche. Mami, wenn Papi nicht will, dann könnte ich doch mit... Moment, Moment. Vielleicht muss man gar nicht verreisen. Manchmal werden Hauptgewinne ja auch ausgezahlt. Wir bräuchten dringend eine Markise hier auf der Terrasse. Och, das finde ich richtig gemein. Ich bring dir nie wieder deine Post rein. Ich gehe schon. Nanu, Besuch? Nicht nötig. Bin schon all hier. Bin außen ums Haus rum, wenn's gestattet ist. Hallöchen allerseits. Frau Kolumna, wissen Sie schon, dass Papi eine... Ich weiß alles, Kindchen. Deshalb bin ich ja hergekommen. Lieber Herr Blocksberg. Bernhard, steh bitte auf. Ja, ja. Entschuldigung, Frau Kolumna, der Preis und die Hitze. Der Preis macht heiß. Stimmt's, mein Guter? Also, Herr Blocksberg, im Namen der Neustädter Zeitung herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis des großen Afrika-Rätsels von Zebra Airlines. Papi will den Preis gar nicht, Frau Kolumna. Bitte? Na ja, ganz so ist es nicht. Die Reise ist doch bestimmt ein paar tausend Mark wert. Eigentlich hätte ich lieber das Geld. Nein, nein, mein Guter, das geht leider nicht. Erstens sind die Flüge für übermorgen gebucht und zweitens handelt es sich um eine Spende von Zebra Airlines. Auch einem geschenkten Zebra guckt man nicht ins Maul. Aber man kann den Gewinn doch sicher verschenken. Natürlich, selbst murmelnd. Verschenken? An wen denn? Tja, an wen? Das ist hier die Frage. Ach, kommt doch bitte mal her, ihr beiden, und gebt mir ein Küsschen. Ich denke nicht daran, so eine schöne Reise einfach zu verschenken. Also, Bibi, ich an deiner Stelle würde Papi... Ach, verstehe. Alles klar. Halt noch nicht. Moment, mein Fotoapparat. Jetzt könnt ihr euch küssen. Die Lippenspitzen. Ja, so. Na, habt ihr auch verstanden, was da eben vor sich ging? Genau. Bernhard Blocksberg hat die Afrika-Reise an seine beiden Lieblingshexen verschenkt. Bibi ist hippie-happy und flippt völlig aus, als Mutter Barbara mit einem Anruf in der Schule Sonderferien für ihre Tochter erreicht. Tja, ihr Lieben, das ist ja bisher alles wunderbar gelaufen in unserer Geschichte. Nun kann's losgehen. Auf nach Afrika. Ach, wisst ihr, wer noch mitfliegt? Natürlich. Carla Kolumna. Ach Leute, Afrika ruft. Ich höre schon die Urwaldtrommeln dröhnen. Das sind leider nur die Flugzeugmotoren, Frau Kolumna. Wir starten gerade. Das hätten Sie nicht sagen sollen, Frau Blocksberg. Jetzt kriege ich Flugangst und mein Magen dreht sich ein bisschen. Dagegen gibt's einen tollen Spruch. Ene mene Meckerziegen, hab keine Angst vorm Flugzeugfliegen. Ene mene Motzen, keiner soll hier... Bibi! Ja, ja, schon gut. Ene mene Kübel, keinem wird hier übel. Hex, hex! Danke, Kindchen. Jetzt ist mir wohler. Soll ich dir auch was Schönes hexen, Mami? Ich bin wunschlos glücklich. Erzählen Sie uns doch ein wenig über die Reise, Frau Kolumna. Wir wissen ja noch gar nichts. Es ging alles so schnell. Also... Wir wohnen in einem wunderschönen Safari-Hotel. Das steht direkt an einer Wasserstelle, wo sensationell viele Tiere zum Trinken hinkommen. Noch was? Ein Medizinmann würde mich ja sehr interessieren. Wird geliefert, Frau Blocksberg. Das ist überhaupt der Kasus Knactus an der Geschichte. Deshalb fliege ich überhaupt mit. Ich brauche ein Interview mit Kalunga, dem berühmtesten Medizinmann des schwarzen Kontinents. Ach, wie interessant. Der wohnt da? Im Nachbardorf. Leider wird die ganze Gegend von einem feuerroten Nashorn terrorisiert. Ein feuerrotes Nashorn? Sowas gibt's nicht. Wie auch immer, wir werden's ja bald erleben. Das denke ich auch. Und damit es schneller geht, sage ich einfach, das Flugzeug mit den Zebrastreifen auf dem Rumpf landet auf einer kleinen Piste in der Steppe am Rande des Urwalds. Ein freundlich lächelnder tiefschwarzer Afrikaner drückt Carla den Schlüssel für einen Jeep und eine Wegbeschreibung in die Hand. Und schon sitzen unsere drei im Auto, das auch mit Zebrastreifen angemalt ist, und rumpeln Richtung Hotel. Großartig! Das nenne ich Freiheit! Traumhaft! Ohne einen pausenlos schwatzenden Reiseleiter auf den Urwald losgelassen zu werden. Also, ein bisschen würde ich schon gern über Land und Leute erfahren. Kommt alles, Frau Blocksberg. Wir müssen gleich im Hotel sein. Und da gibt's Leute genug, die Sie ausfragen können. Da vorne ist es! Oh, sieht das toll aus! Ein Hotel ganz auf Pfählen! Wie ein Baumhaus! Ich glaube, das hat man so gebaut, damit die Gäste in Ruhe von oben die wilden Tiere beobachten können. Ist ja seltsam. Sieht alles so leer aus. Keine parkenden Jeeps, keine Menschen, keine Tiere, kein gar nichts, oder? Hallöchen! Hallo, guten Tag! Doch, da ist jemand. Ein Junge. Sicher der Boy, der uns das Gepäck abnehmen wird. Willkommen, weiße Damen, im Hotel Dschungelpalast. Ich heiße Bubu. Darf ich Gepäck tragen und Zimmer zeigen? Na, da bin ich aber beruhigt. Wenigstens ein Mensch ist aufgetaucht. Ein netter Junge, dieser Bubu. Große Kulleraugen, schneeweiße Zähne, strahlt über beide Backen und besteht darauf, alles Gepäck selber in die Zimmer zu bringen. In ein Zimmer für Bibi und Mutter Barbara, in das andere für Carla. Von beiden hat man einen wunderbaren Blick auf die berühmte Wasserstelle. Oh, aber das ist ja schrecklich. Die Wasserstelle ist ausgetrocknet. Nur noch eine winzig kleine Pfütze. Nicht ein Tier ist zu sehen. Jetzt verstehe ich. Was ist denn da passiert, Jungchen? Hat 3 Monate nicht geregnet, weiße Dame. Wir haben schon Wasser aus Swimmingpool abgelassen. Aber auch weggetrocknet. Tiere gehen in Urwald, da ist Wasser. Deshalb ist das Hotel so leer? Ja, Touristen wollen Tiere beobachten. Wenn Tiere nicht da, Touristen nicht kommen. Schlimm für uns. Ach, schade. Keine Affen, keine Elefanten. Blöder Hauptgewinn. Ich kann dir Tiere zeigen. Im Urwald, weißes Mädchen. Ach, sag nicht immer weiße Dame, weißes Mädchen. Wir haben alle richtige Namen. Das ist meine Mami, die heißt Barbara. Das ist Carla Kolumna. Und ich bin Bibi. Bibi und Bubu. Lustig. Was ist? Kommst du mit in den Wald? Bibi? Nein, Bubu. Ich finde es schöner, wenn die Urwaldtiere hier an ihrem Stammplatz trinken. Mein Fotoapparat und ich fänden das auch besser. Lässt sich da nicht irgendwas Hexisches machen, Frau Blocksberg? Nein, nein. Man kann nicht einfach eine Herde von Giraffen oder Affen oder was weiß ich noch hierher hexen. Das geht nicht. Aber Wasser habe ich schon mal gehext. Die Dusche für Herrn Klappermann und den Springbrunnen beim Sultan. Ich weiß nicht, ob solche Sprüche hier in Afrika funktionieren. Probieren geht über Studieren, sagt Papi immer. Ene mene Entenpfuhl. Mit Wasser voll der Swimmingpool. Ene mene klare Quelle, fülle auch die Wasserstelle. Hex, hex! Na bitte! Zauberhaft, Kindchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht schlecht, Bibi. Hoffentlich bleibt's ein bisschen für die armen, durstigen Tiere. Hey, Bubu, was machst du denn da auf dem Boden? Steh auf! Großes, kleines, weißes Zaubermädchen, bitte tu mir nichts. Ach, keine Angst. Ich beiße nicht. Komm, wir springen in den Swimmingpool. Eine wunderbare Idee. Leute, ich bin schon fast ausgezogen. Ist das Wasser echt oder nur ein Zauber in meinem Kopf? Nein, nein, Bubu. Das ist so nass, nasser geht's nicht. Hinein, Frau Kolumna. Juhu! Juhu! Na, siehst du? Wasser in deinem Kopf platscht nicht so schön. Das ist echt. Los, Juhu! Tiere riechen gutes Wasser. Guck mal, da kommen schon die ersten. Zwei Giraffen. Ja, so habe ich mir einen Afrika-Urlaub vorgestellt. Wenn Tiere bleiben, wird auch Hotel wieder voll. Haben wir im Dorf Arbeit. Soll Bubu Bibi zeigen sein Dorf? Oh, gerne. Darf ich, Mami? Von mir aus. Ich habe im Moment keine große Lust zu einer Besichtigung. Es ist nicht weit zum Dorf, in dem Bubu und seine Familie wohnen. Neugierig lugen die Leute aus ihren Hütten, als der Junge mit Bibi kommt. Mitten auf dem Dorfplatz am Brunnen steht ein Mann in wilder Verkleidung mit Vogelfedern auf dem Kopf, einem Löwenfell um den Körper und mit vielen bunten Perlenketten behängt. Jetzt schlägt er auf einer Trommel, tanzt auf der Stelle und murmelt seltsame Beschwörungen. Das muss der Medizinmann sein. Ula umba bum, ula umba bum, ula umba bum, wuschi waschi wei, wuschi waschi wei, Kröte gibt das Wasser frei. Wer ist das, Bubu? Das ist Kalunga, der berühmteste Medizinmann der Wildnis. Er wird wieder Wasser in unserem Brunnen machen. So? Mit Ula Umba Bum? Das wird nie was. Hallo, Herr Medizinmann! Du störst. Weiß ich. Aber so bekommen Sie nie Wasser in den Brunnen. Können Sie mir glauben? Soll ich die bösen Geister auf dich hexen? Ach, das kann ich selber. Aber Wasser ist viel wichtiger. Und bei mir geht das ruckzuck. Fragen Sie Bubu. Bibi, nicht! Verschwinde! Oder das feuerrote Nashorn wird über dich kommen. Vor dem Nashorn habe ich keine Angst. Außerdem interessiert sich Frau Kolumna sehr für das liebe Tierchen. Also, dann lassen Sie mich mal. Ene, mene, Kinderchor, Wasser sprudele hervor. Hex, hex! Wasser! Wir haben Wasser! Leute, Frauen, Männer, kommt an den Brunnen! Es ist Wasser drin! Es ist Wasser! Große Dose ist zu Ende! Kalunga ist ein Großer! Nein, es war nicht Kalunga. Es war das weiße Mädchen hier. Sie hat schon die Wasserstelle und den Swimmingpool voll Wasser gemacht. Sie heißt fast wie ich, Bibi. Bibi! Bibi! Bibi! Bibi! Bibi! Bibi! Bibi! Ula, umba, bum! Hört mir zu! Dieser Wasserzauber ist Betrug. Und Betrug wird das feuerrote Nashorn rächen. Es wird über euch kommen. Hört mir mal zu! Ich weiß nicht, wie lange der Hexspruch hält, aber Hauptsache, ihr habt erstmal Wasser. Wasser braucht natürlichen Zauber, seit alters her. Man muss den Regen beschwören, man muss die Kröte töten, die die Quelle verstopft. Alles andere bringt Unglück, großes Unglück. Hoch aufgerichtet, mit glühenden Augen steht Kalunga da und schwingt seinen mit Federn und Perlen geschmückten Speer. Dann verschwindet er im dichten Urwald. Na, Kinder, auf den werden wir wohl ein bisschen aufpassen müssen. Der mag unsere Bibi nicht. Was ist eigentlich inzwischen bei Carla Kolumna und Barbara Blocksberg los? Aha, die zwei sitzen gemütlich auf der Veranda des Hotels und beobachten fasziniert die vielen Tiere, die sich an der Wasserstelle drängeln. Also nichts gegen Herrn Tierliebs Zoo in Neustadt, Frau Blocksberg. Aber das hier ist der Atem der Natur. Elefanten, Zebras, Gnus und über allem die Giraffen. Soll ich uns ein Fernglas hexen, Frau Kolumna? Ach ja, das wäre sehr aufmerksam. Ene, mene, Steppengras, für die Ferne hier ein Glas. Hex, hex! Danke! Ach, ist das entzückend. Da ist ja auch ein Nilpferd mit seinem Baby. Ach, das müsste Bibi sehen. Na, ich glaube, ich sollte mal nach meinem Töchterchen schauen. Recht haben Sie. Auf zu Bibi und Bubu ins Dorf. Wenig später fahren die beiden Frauen mit dem Jeep ins Dorf, vorbei an vielen wilden Tieren. Hm, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Oh, was ist nun los? Trommeln aus dem Dorf. Wo ist Bibi? Ach, da. steht etwas verlegen neben Bubu und die Eingeborenen tanzen um sie herum. Sie wollen sich mit dem Tanz bei dir für den Wasserzauber bedanken. Ach, das war doch für mich kein Problem. Aber warum halten Sie denn dauernd beim Tanzen Ihre Hand über die Augen? Sie wünschen dir, dass du niemals dem feuerroten Nashorn begegnest. Vor dem habe ich keine Angst. Das verhext sich in ein grünes oder gelbes Nashorn. Kannst dir die Farbe aussuchen. Du wirklich keine Angst? Ich habe Angst. Wir alle. Meine Großmutter hat gesagt, Angst hört erst auf, wenn eine Urwaldprinzessin mit gelbem Haar und weißer Haut in unser Dorf geflogen kommt und uns von dem bösen Ungeheuer befreit. Leider bist du das nicht. Du bist zwar weiß, hast gelbe Haare. Blond sagt man bei uns dazu. Aber du kannst leider nicht fliegen. Ich kann was nicht? Fliegen kann ich noch besser als Wasserhexen. Komm, mein Buschel, zeig's ihm. Ene, mene, mai, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, hex. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Bibi zischt mit einem Affenzahn steil in die Luft, dreht ein paar Loopings, dann schraubt sie sich wie ein Korkenzieher wieder hinunter, dreht eine Ehrenrunde über dem Dorfplatz und landet. Totenstille. Die Trommeln sind verstummt. Alle Einwohner des kleinen Dorfes liegen auf dem Boden und halten die Hände vor ihr Gesicht. Auweia, das wollte ich nicht. Jetzt haben sie sich erschreckt. Hey, Bubu, sag ihnen, dass ich nicht beiße. Du kannst fliegen. Du bist die Urwaldprinzessin. Du hast uns Wasser gebracht und wirst das feuerrote Nashorn... Hallöchen! Was ist denn hier los? Warum liegen die Leute alle auf der Erde? Sind sie hingefallen? Frau Kolumna, ich glaube, ich bin gerade Urwaldprinzessin geworden. Bibi, was hast du dir da wieder eingebrockt? Bist du etwa geflogen? Ja, Mami. Bibi, die Leute denken, du wärst ein Geist. Ene, mene, Dauerlauf. Leute stehen wieder auf. Hex, hex. Wie schade. Es wäre ein Wahnsinnsfoto geworden, Frau Blocksberg. Bibi, die Urwaldprinzessin mit ihren Untertanen. Da kommen meine Leute und bringen der Prinzessin Geschenke. Du darfst nicht Nein sagen, sonst alle sehr beleidigt. Nein sagen, das geht wirklich nicht. Denn da kommen sie und bringen Eier, Bananen, seltene Früchte und Blumen, Blumen, Blumen. Mit einem Kranz aus den schönsten Blüten wird Bibi zur Urwaldprinzessin gekrönt. Carla fotografiert sich die Finger wund. Dann soll Bibi in eine extra für sie hergerichtete Hütte ziehen und bei den Dorfleuten bleiben. Die Prinzessin muss bei ihrem Volk sein. Das ist so Brauch bei uns. Oh ja, Mami, darf ich? Ich habe noch nie in so einer Hütte geschlafen. Kommt nicht in Frage. Mir gefällt es überhaupt nicht, dass du hier als was Besonderes verehrt wirst. Wir schlafen im Hotel. Danke für das längst fällige Machtwort, Frau Blocksberg. Ich bin hundemüde und werde mir gleich ein gutes Plätzchen zum Schlafen suchen. Vielleicht dort in der Hängematte auf der Hotelveranda. Da hört man diese herrlich unheimlichen Geräusche der afrikanischen Nacht so schön. Hyänen heulen, Löwen brüllen. Schön, nicht? Was ist denn das? Oh nein, das muss es sein. Das feuerrote Nashorn. Groß und schwarz mit einem leuchtend roten Horn auf der Nase. Bibi, Frau Blocksberg. Sie schlafen wohl schon. Sonst hätten Sie vielleicht mit einem Hexspruch... Jetzt stampft das Viech aus dem Wasser und verschwindet in den Büschen. So schnell kommt es sicher nicht wieder. Na, dann werde ich mal versuchen, etwas zu schlafen. Gute Nacht, Kinder. Hm. Was ist denn jetzt los? Wo kommen die vielen Leute her? Oh, es ist ja schon Tag. Bibi, Mutter Barbara und Carla Kolumna stehen vorm Hotel. Da ist ja auch Bubu. Bubu und alle Leute bitten Bibi mitzukommen. In den anderen Dörfern sind die Brunnen auch leer, brauchen auch Wasser. Und dann war in der Nacht das feuerrote Nashorn im Dorf und hat die Prinzessinhütte zerstört, in der du schlafen solltest. Was? Nur diese Hütte? Keine andere? Nur diese Hütte. Die Trommeln sagen, Urwaldprinzessin soll kommen und Wasser machen. Komm, steig auf die Sänfte. Ich soll getragen werden? Ich bin noch nicht krank. Meine Leute wollen es so. Du bist ihre Prinzessin. Mami. Tja, das hast du dir nun eingebrockt. Bevor du es dir anders überlegst, schnell ein Foto. Bibi auf der Blütensänfte. Wunderbar. Titelblattreif. Bibi überlegt es sich nicht anders. Sie wird auf eine Sänfte aus Ranken und Blüten gehoben und ins nächste Dorf getragen. Ene mene Kinderchor, Wassersprudele hervorgehext und schon plätschert auch dort der Brunnen. So geht es von Dorf zu Dorf. Und was machen Carla und Barbara inzwischen? Aha, die beiden sind in Bubus Dorf gefahren und Carla sitzt mit gezücktem Kugelschreiber und Notizblock vor Kalunga, dem Medizinmann. Also, großer Meister, ich bin von weit her gekommen, weil Ihr Ruf bis ins ferne Deutschland gedrungen ist und ich habe weder Kosten noch Mühe gescheut. Huch, verstehen Sie mich überhaupt? Rede ich zu schnell? Ich verstehe jedes Wort. Na wunderbar, dann kann das Interview ja beginnen. Ach, darf ich bekannt machen? Das ist Barbara Blocksberg, ihres Zeichens eine erfahrene Hexe. Nein, nein, Frau Kolumna, das muss doch nicht sein. Na gut, dann nicht. Also, Mr. Kalunga, erzählen Sie mir etwas über die Geheimnisse der Wildnis. Über Geheimnisse spricht man nicht. Natürlich, aber es muss ja nicht ganz so geheim sein. Was ist mit dem feuerroten Nashorn? Es ist der Rachegott der Steppe und des Urwalds. Diesem Gott muss man opfern und ihn verehren. Dann tut er nichts. Was opfert man denn so? Alles, was nicht in den Urwald passt. Neue Kleidung, Armbanduhren, Schmuck, auch Geld. Aha, so etwas beruhigt einen Urwaldgeist? Die Götter wollen das Alte erhalten. Modernes muss weg. Merkwürdig, merkwürdig. Aber Sie sacken es erst mal ein. Naja, können Sie nichts gegen das Untier tun? Nein, nichts. Huch, was ist denn nun los? Sind Sie natürlich falsches Wasser getroffen? Nehmt Sie gefangen! Falsches Wasser! Momentchen, Momentchen, Leute! Was ist denn passiert? Warum gucken die so böse? Das Wasser, das euer Mädchen in den Brunnen gezaubert hat, ist schlecht. Unsinn, das gibt es nicht. Wenn das Wasser weg wäre, das könnte ich ja verstehen, weil diese Sprüche manchmal nicht lange halten. Aber schlecht? Nein, unmöglich. Wir können ja mal ein Schlückchen probieren. Darf ich? Das ist ja widerlich. Ich auch mal, bitte. Pfui, Teufel! Da merkt ihr es selber. Das Zauberwasser ist vergiftet. Es ist... wie ich es vorhergesagt habe. Nun wird das feuerrote Nashorn über euch kommen. Es sei denn, wir opfern die Urwaldprinzessin. Wollt ihr das? Ja! Ja! Wo ist sie denn? Ja! Diese Betrüger! Ruhe! Zuvor müsst ihr alles Neuzeug, das ihr noch versteckt habt, bringen und es vor meine Hütte legen, damit ich das Nashorn besänftigen kann. Tut ihr das? Ja. Frau Blocksberg, wir stecken ganz schön im Schlamassel. Ja, und wie? Wo ist das kleine weiße Mädchen? Keine Ahnung. Irgendwo. Das Nashorn bekommt sein Opfer. Wir werden sie finden. Wir auch. Auweia, Kinder, da ist ja eben so einiges schiefgelaufen. Wieso kann das Wasser plötzlich schlecht sein? Na, ich denke, das werden wir noch rausbekommen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass die beiden Frauen das Dorf verlassen können. Denn noch immer stehen die Leute drohend um sie herum. Da hilft nur eins: Baldrian. Geschwind steigen Barbara und Carla auf den Hexenbesen. Und weg sind sie. Wunderbar. Na, dann schnell zu Bibi. Die ist mittendrin in ihrer Hexenarbeit. Irgendwo weit draußen in einem Dorf in der heißen Steppe. Ene mene Kinderchor, Wasser sprudele hervor. Hex, Hex! So viel hintereinander habe ich schon lange nicht gehext. Das war eben der 13. Brunnen. Und überall schönes, klares Wasser. Schon wieder Trommeln. Was sagen Sie? Sie sagen, das Wasser der Urwaldprinzessin ist Gift. Was? Wieso denn? So Quatsch. Die Trommeln trommeln aber so. Moment, ich nehme mal einen Schluck. Das Wasser ist ganz normal. Die Trommeln trommeln auch, dass die Urwaldprinzessin dem feuerroten Nashorn geopfert werden soll. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Nur ganz ehrlich gehext. Nicht von dem Wasser trinken. Es ist vergiftet. Kinder, Kinder, in solch einer gefährlichen Situation habe ich unsere kleine Lieblingshexe schon lange nicht mehr erlebt. Das ist ja wie ein böser Traum. Da stehen die Dorfbewohner, die ihre Prinzessin gerade eben noch auf einer Sänfte getragen haben, plötzlich mit Speeren bewaffnet um sie herum. Und über die Steppe dröhnen bedrohlich die Trommeln mit der bösen Nachricht. Das Einzige, was mich etwas beruhigt, Bibi hat ja Kartoffelbrei und wird sicher gleich mit einem Hex-Hex verschwinden. Tut mir leid, Leute. Eure Prinzessin lässt sich nicht so einfach gefangen nehmen. Und geopfert werden will ich schon gar nicht. Kommst du mit, Bubu? Ja. Wohin? Erstmal weg hier. Stell dich hinter mich. So. Ene, mene, mai. Flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Warum fliegen wir nicht? Keine Ahnung. Nochmal. Ene, mene, mai. Flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Warum fliegt Kartoffelbrei nicht? Die Speere kommen immer näher. Bibi versucht es noch einmal. Wieder nichts. Kein befreiendes Hexgeräusch, kein Besenstart. Und was ist mit Barbara Blocksberg? Hat sie nicht ganz deutlich gesagt, wir werden Bibi finden? Warum kommt sie nicht? Hexenbesen-Suchsprüche haben doch bisher immer geklappt. Ah, da ist sie ja. Ein Glück. Saust mit Carla im Tiefflug auf ihrem Besen Baldrian über die Wildnis. Sehen Sie was? Nein, nichts. Wie ich meine Tochter kenne, wird sie die Sänfte mit Kartoffelbrei vertauscht haben, damit es schneller geht. Die Kleine dürfte ganz schön erschöpft sein vom vielen Hexen. Ja, das hat sie ja so gewollt. Oh nein, was ist denn um Himmels Willen? Es könnte sein, dass Bibi vom vielen Wasserhexen keine Hexenkraft mehr hat, um sich selber zu retten. Das wäre ja grauslich. Können Sie nichts tun? Na schon. Nur, ich kann ihr ihre Kraft nicht zurückgeben. Die muss schon von alleine wiederkommen. Aber raushexen geht. Mit einem Fernhexspruch, ja. Ene mene rumgeklickst, dieser Spruch ist ferngehext. Ene mene mai, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex! Oh, da vorne, Frau Blocksberg, da schießt ein UFO aus den Bäumen in den Himmel. Das ist kein UFO. Das ist Bibi mit Bubu auf ihrem Besen. Ach, jetzt geht's mir besser. Bibi! Bibilein! Hier sind wir! Hallöchen! Mami, hast du mich da rausgehext? Wer sonst? War wohl höchste Zeit. Meine Leute wollen Bibi gefangen nehmen. Wissen wir schon. Wieso ist denn das Wasser schlecht, Mami? Weiß ich auch nicht. Ich bin sicher, das hat mit eurer Hexerei nichts zu tun. Tante Carla hat da schon eine Idee. Wir sollten... Nichts da! Wir sollten erstmal ins Hotel fliegen. Da sind wir relativ sicher. Da vorne ist es schon. Ist ja komisch. Wieder keine Tiere mehr an der Wasserstelle. Kommen vielleicht später. Kann ich schon alleine landen, Mami? Oder geht das noch nicht? Probier's. Ene mene Brandung, Kartoffelbrei, los Landung. Hex, Hex! Kartoffelbrei landet nicht richtig. Er saugt zum Wasserloch. Eine kleine Abkühlung ist doch nicht schlecht. Gut, dass keine wilden Tiere hier sind. Ja. Wasser schmeckt nicht gut. Was? Stimmt. Das ist ja ganz bitter. Also das verstehe ich nicht. Auch hier ist das Wasser verdorben. Genau wie in Bubusdorf. Merkwürdig. Barbara und Carla sind inzwischen ganz normal auf der Hotelveranda gelandet. Wenig später sitzen auch Bibi und Bubu da. Gemeinsam halten sie Kriegsrat. Also Leute, wieso war hier gestern die schönste afrikanische Bilderbuchwasserstelle und heute ist quasi tote Hose? Wasser bitter, keine Tiere. Und warum ist das Wasser in Bubus Dorf heute bitter? Hat aber gestern noch klar und sauber gesprudelt. Bubu, wer droht immer mit dem feuerroten Nashorn? Kalunga. Wer sammelt die Opfergaben für das Untier ein? Kalunga. Und wer hat keine Angst vor dem Viech? Kalunga. Kalunga also. Immer wieder Kalunga. Ich glaube, er ist gar kein richtiger Mediziner. Vielleicht will er nur die Opfergaben haben. Das glaube ich auch. Er bevorzugt T-Shirts, Uhren und Bargeld, der Schlaukopf. Aber das feuerrote Nashorn gibt es wirklich. Ich habe es schon gesehen. Sieht es schrecklich aus? Ja, es hat ein leuchtend rotes Horn, ist grau-schwarz und riesig. Wo hast du es gesehen? Hinter dem Dorf, im Dickicht, gibt es einen geheimen Tempel. Dahin musste mein Großvater einmal Opfer für das Nashorn bringen. Ich bin ihm nachgeschlichen. Sensationell! Das ist es, Freunde. Schleichen können wir auch. Das wird ja spannend. Obwohl, so einfach ist das nicht mit der Schleicherei. Denn Bibis Hexenkraft ist noch ziemlich schwach. Und den Leuten aus dem Dorf dürfen sie auch nicht begegnen. Bibi wird doch noch gesucht. Die Trommeln dröhnen bedrohlich. Aber ein paar Stunden später ist es dunkel. Und es scheint der Mond. Ach, ist das schön gruselig. Es kann losgehen. Da vorne ist es. Ich sehe eine Hütte mit vielen bunten Fähnchen und Federn. Und im Boden stecken eine Menge Speere, die alle in unsere Richtung zeigen. Das soll wohl eine Festung sein. Na, die werden wir doch einnehmen. Auf sie mit Gebrüll. Psst, Frau Kolumna, bitte. Entschuldigung, ich bin so aufgeregt. Mami, dürfen Bubu und ich jetzt in den Tempel schleichen? Aber vorsichtig. Wir verstecken uns hier hinter dem Baum. Komm, Bubu. Ich trau mich nicht weiter. Die Speere zeigen auf mich. Auf mich auch. Los, rein in den Tempel. Oh. Was ist denn? Oh. Alles voller Opfergaben. Alles Opfer von meinen Leuten. Fein säuberlich sortiert. Da hängen T-Shirts. Da Jeans. Da steht ein ganzer Korb voller Armbanduhren. Und in dem Beutel dort ist bestimmt das Geld. Oh, da ist es. Gnade, ich hab nichts genommen. Steh auf, Bubu. Und guck mal genau hin. Wie viele Beine hat ein Nashorn? Vier. Dieses hier hat aber nur zwei. Und es brüllt wie ein Ochse. Aber es ist der fürchterliche Geist mit dem feuerroten Horn. Ach, nimm den nicht so wichtig. Bibi, pass auf, er will dich fangen. Dieser Nasenwicht doch nicht. Ene Mene rumgepurzelt, stehe da wie angewurzelt. Hex, Hex. Auweia, es geht immer noch nicht. Bibi, lauf weg. Mami. Bin ja schon da, Schätzchen. Ene Mene Galgenfrist, zeige dich so, wie du bist. Hex, Hex. Verdammt. Das ist ja Kalunga. Na klar, Jungchen. Wen hattest du denn erwartet? Ich werde euch alle vernichten. Na, jetzt sind Sie wohl erstmal fertig, mein Guter. Und zwar endgültig. Sie haben doch die Brunnen und die Wasserstelle verdorben, oder? Euer Wasser war falsch. Ich musste es verderben. mit bitterem Salz. So ein Bösewicht! Kann man ihn nicht in eine Kröte verhexen? Das lohnt den Hexspruch nicht. Gut, ihr habt gewonnen. Ich verschwinde. Aber ich nehme das alles hier mit. Verschwinden dürfen Sie gerne. Aber die Sachen bleiben hier. Ach, hören Sie auf mit dem Theater. Das werdet ihr noch bereuen. Mami, ich habe eine super Idee. Ich verkleide mich mit dem Nashornkostüm, nehme all die Sachen hier und gebe sie den Leuten wieder zurück. Wunderbar. Hoffentlich habe ich noch genügend Filme zum Fotografieren. So viele glückliche Gesichter. Und dann ist noch etwas zu tun, Bibilein. Ja? Na, die Wasserstelle und der Brunnen müssen wieder klar werden. Und dann... Oh, hört ihr? Großer Regen kommt. Brauchen keine Urwaldprinzessin mehr. Wir und die Tiere der Steppe werden wieder haben viel Wasser. Und genau so geschieht es. Bald türmen sich riesige tiefgraue Wolken am Horizont. Und die Regenzeit beginnt mit einem wundervoll pladdernden Regenguss, in dem man tanzen und planschen kann. Als dann die Sonne wieder scheint, macht Bibi ihre Idee wahr, schlüpft in das Medizinmannkostüm und verteilt die Opfergaben an diejenigen, die sie gespendet haben. Die Leute begreifen schnell, dass Kalunga ein Betrüger ist und feiern ihre Urwaldprinzessin mit einem Trommelfest, wie man es nur in Afrika kennt. Es dauert Tage und Tage. Ich glaube, die Dorfbewohner, außer unserem Bubu natürlich, merken bei all der Feierei gar nicht, dass Bibi, Barbara und Carla schon längst wieder zu Hause in Deutschland sind. Am Flughafen in Neustadt steht mit 3 Blumensträußen Bernhard Blocksberg. Willkommen zu Hause, meine Lieblingshexen. So, einer für dich, einer für dich. Und der schönste für Sie, Frau Kolumna. Oh! Ja, weil Sie meine beiden auf dieser Traumreise begleitet haben. Wie aufmerksam, Herr Blocksberg. Und so sinnig, Löwenmäulchen. Habt ihr euch gut erholt, meine Lieben? Aber ja, Papi. Ich habe nur ein paar Mal Wasser gehext. Und dann haben wir ein feuerrotes Nashorn entlarvt. Aha. Wie kann man ein feuerrotes Nashorn entlarven? Tja, Bernhard. Das ist eine von diesen Geschichten, die man nur begreift, wenn man dabei gewesen ist. Und was hast du gemacht? Och, mich ein bisschen gelangweilt ohne euch. Manchmal habe ich gedacht, ich hätte doch mitkommen sollen. Wär's denn was für mich gewesen? Nein, nie, Papi. Weil du doch nicht hexen kannst. Und weil ich sonst die Reise nicht hätte machen können. Und ich musste mit, weil Bibi sonst von Speeren durchbohrt worden wäre. Um Himmels Willen! Und ich bin mitgefahren, weil einer ja alles aufschreiben muss, damit Sie am Sonntag was in der Zeitung lesen können, Herr Blocksberg. Oh, Kinderchen, ich muss weg in die Redaktion. Schreiben, schreiben, schreiben. Tja, ihr Lieben, das war's wieder mal. Die Geschichte von einem Preisausschreiben, einem Gewinner, 2 Hexen, einer trockenen Wasserstelle in Afrika, einem Medizinmann und einem feuerroten Nashorn. Also, ich finde, das war eine ganze Menge. Und die Geschichte ist wahr, steht nämlich am Sonntag in der Neustädter Zeitung. Könnt euch ja überlegen, ob ihr sie dann lesen oder lieber nochmal auf dieser Kassette hören wollt. Ich weiß schon, was ihr tut. Aber den Kassettenrekorder nicht so laut aufdrehen, ja? Tschüss.